Erster am Anfang der Zeit von König Zedekia. Er war der Sohn von Josia. Gott sprach zu Jeremia. Zweiter Gott sagte zu mir, mache Seile und ein Joch. Lege sie um deinen Hals. Dritter sende Boten zu den Königen von Edom, Moab, Ammon, Tyrus und Sidon. Diese Boten sind bei König Zedekia in Jerusalem. Vierter sage den Boten, sie sollen ihren Königen sagen, Gott, der Herr Israels, sagt dies. Fünfter, ich habe die Erde gemacht. Ich habe die Menschen und Tiere gemacht. Ich gebe sie, wem ich will. Sechster, jetzt gebe ich alle diese Länder meinem Diener Nebukadnezar. Er ist der König von Babel. Auch die Tiere müssen ihm dienen. Siebter, alle Völker sollen ihm dienen. Auch seinem Sohn und seinem Enkel. Das ist so, bis seine Zeit vorbei ist. Dann werden andere Könige über Babel herrschen. Achter, ein Volk, das König Nebukadnezar nicht dienen will, wird leiden. Gott sagt, ich strafe es mit Krieg, Hunger und Krankheit. Ich werde sie durch ihn vernichten. Neunter, hört nicht auf eure Propheten. Hört nicht auf Wahrsager oder Träumer. Sie sagen, ihr müsst dem König von Babel nicht dienen. Zehnter, sie erzählen euch Lügen. Sie wollen, dass ihr euer Land verlasst. Dann werdet ihr sterben. Elfter, ein Volk, das dem König von Babel dient, wird leben. Gott sagt, ich lasse es in seinem Land. Es kann dort leben und arbeiten. Zwölfter, ich sprach auch zu König Zedekia von Juda. Dient dem König von Babel und seinem Volk. Dann werdet ihr leben. Dreizehnter, warum wollt ihr sterben? Durch Krieg, Hunger und Krankheit? Gott hat das den Völkern gesagt, die nicht dienen wollen. Vierzehnter, hört nicht auf die Propheten. Sie sagen, ihr müsst dem König von Babel nicht dienen. Sie erzählen euch Lügen. Fünfzehnter, Gott sagt, ich habe sie nicht geschickt. Sie lügen in meinem Namen. Dann werde ich euch vertreiben. Ihr und die Propheten werdet sterben. Sechzehnter, ich sprach auch zu den Priestern und zum Volk. Gott sagt, hört nicht auf die Propheten. Sie sagen, die Dinge aus dem Tempel kommen bald aus Babel zurück. Sie erzählen euch Lügen. Siebzehnter, hört nicht auf sie. Dient dem König von Babel. Dann werdet ihr leben. Warum soll diese Stadt zerstört werden? Achtzehnter, wenn sie wirklich Propheten sind und Gottes Wort kennen, dann sollen sie Gott bitten. Sie sollen bitten, dass die Dinge aus dem Tempel und dem Palast nicht nach Babel kommen. Neunzehnter, Gott sagt dies, es geht um die Säulen, das Meer und die Stühle. Es geht um die anderen Dinge, die noch in der Stadt sind. Zwanzigster, König Nebukadnezar hat sie nicht mitgenommen. Er nahm König Jechonja und wichtige Leute aus Jerusalem mit nach Babel. 21. Gott, der Herr Israels, sagt, es geht um die Dinge, die noch im Tempel sind. Und im Palast des Königs in Jerusalem. 22. Sie werden nach Babel gebracht. Dort bleiben sie. Gott sagt, ich werde sie eines Tages zurückbringen. An diesen Ort.